3 der oppositionelle Untergrund mag diese neue Organisation der Oppositionellen für Pavel Rybakov und seine Militärstrategen ein Buch mit 7 Siegeln sein, so sei jedoch die Gründung dieses Geheimbundes verraten. Kein geringerer als Prinz Henlitz Westerburg hat diese Vereinigung vor knapp 3 Jahren ins Leben gerufen. Wer mag es ihm verdenken, wenn man seinen Lebenslauf kennt? Doch selbst für Hinlei ist das Wachstum seither überraschend. Es wird verständlicher, wenn man bedenkt, dass viele Mietstreiter von jemand ganz Besonderem rekrutiert worden sind. Die ersten Verbündeten waren nämlich größtenteils Vertreter der jungen Generation östlicher Häuser. Kichikorkuyamapetsch Abun hat da ganze Arbeit geleistet. Sogar ihr Verlobter, Achille Koreche vom Strange Energie Propulsion Lab im Lebspatze, ist mit von der Party. Dies ist außergewöhnlich für einen Physiker, mehr noch, er ist ganz sicher der Einzige dort. Seine Kollegen interessiert Politik nur am Rande. Dort oben gibt es wesentlich wichtigere Probleme zu lösen. Der oppositionelle Untergrund U ist eine aufstrebende Multispezies-Organisation, deren Fänge bis nach Trümmer und auf den Erz reichen. Selbst einige Pakinge unter Leitung von Erwil und Baden sind mit von der Party. Das Geheimnis des Erfolgs ist die Loyalität und Verschwiegenheit der Mitglieder. Eine Lücke im System wäre katastrophal. Deshalb gibt es diese Union nur im Schatten. Keiner kann ihr beitreten, es sei denn, man wird persönlich dazu eingeladen. Derzeit befindet sich der Verband im Aufbau. Es gab noch keine größeren Aktionen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Als Mikkels Bootvirus auf alle Kumske Opposition Alanis das Logo des U gezaubert hat. Ganze 3 Tage haben sie gebraucht, den Code zu entfernen. Mikkel Silva ist derzeit das einzige Ehrenmitglied. Nial würde wohl platzen, täte er es herausfinden. Dies ist bei seinen Telematikkünsten eine Sache von wenigen Minuten. Es ist richtig, die Zeit schreit nach einer Revolution des Volkes. Leider ist Henleis kleine Opposition dafür heute noch viel zu schwach auf dem Bennen.